für was scheint. Eure Karte kommt auf die Nacht. Die Mietwagen hat und den Fahrzeugschein. Personalausweis, das passt alles hinein. Versicherung, Police und Strom an Rechnung. Die Tageszeitung und die ganze Werbung. Das Preisschild auf dem Computer auszug. Den packt ihr durch, dann ist es genug. Es kommt alles in den großen Reißwolf rein. Die Schlitze auf der Straße sind sehr klein. Ich bin ein Mensch ohne Eintrittsschein. Ich bin ein Mensch ohne Führerschein. Denn wer was ist als nächstes dran? Dann kommt die Fahrkarte von der Bundesbahn. Der Kassenzettel über jedem Mann ist genauso überflüssig wie die Karte von Japan. Ich kann es nicht mehr sehen, diese Bürokratie. Perfekt und penetrant, erwartet sie. Es kommt alles in den großen Reißwolf hinein. Die Schnitze auf der Straße sind sehr klein. Ich bin ein Mensch ohne Krankenschein. Ich bin ein Mensch ohne Heiligenschein. In Zukunft werde ich die Verwaltung einfach ignorieren. Die Volkszählung können die ohne mich nicht durchführen. Ich bin noch keine Lochkarte, ein Computer checkt. Wer hält den Beamten auf, der das System aushackt? Es kommt alles in den großen Reißwolf rein. Die Schlitze auf der Straße sind sehr klein. Ich bin ein Mensch ohne Krankenschein. Ich bin ein Mensch ohne Eigenschein. Ich weiß nicht, ob ihr Buenos Aires in Argentinien kennt. Und zwar, da gibt es einen Tag am Ende vom Jahr, da schmeißen die ganzen Leute aus den Hochhäusern ihre alten Akten, ihre ganz überflüssigen Papierreste auf die Straße und dann entsteht dann so eine Konfetti-Parade. Und ich denke, sowas könnten wir hier auch öfters machen, mit nur zu fassen. Dann werden nicht so viele Leute hier registriert oder sonstige Scheiße mit dem Kram angefangen. Die Wälder sterben und wir führen einen Papierkrieg.